mich nur schlecht gemacht, mich um meinen Verstand gebracht. Für mich nicht gut genug, nicht schön, nicht reich, nicht klug. Lass ihn einfach weiterziehen, verdammt dich doch für ihn. Stell die Uhr nochmal zurück, dreh den Zeiger Stück für Stück. Ich starte.